Willkommen, meine Damen und Herren, zu Händler TV, einer erneuten Ausgabe von den News. Ich mit Ihnen, der ehrenwerte Frank T.O.P. So, unsere heutige Ausgabe dreht sich um die Politik in Griechenland, wo umso mehr jetzt ein Besuch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stattfindet. Noch vor knapp anderthalb Jahren drohte der türkische Präsident Griechenland mit einer Invasion. Wir werden an einen Abend plötzlich kommen, verkündete er damals. Doch die Töne lauten heute umso versöhnlicher, wo er am 7.12. in Athen nicht mehr als Aggressor, sondern als friedlicher Nachbar von einer neuen Ära in den türkisch-griechischen Beziehungen spricht. Es ist der erste Besuch seit sechs Jahren, wo zwischendurch 3 Jahre unter Vorzeichen gefährlicher Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei standen. Aber diesmal kam Erdogan offenbar mit einem festen Entschluss nach Athen, den griechischen als auch den internationalen Publikum sein freundliches Gesicht zu zeigen. So verlautbarten jedoch beide nach Presseschluss einzig und allein unter Journalisten ihre Bekundungen nicht, sondern entsandten Stellungnahmen. Sie tagten unter dem Vorzeichen des 5. obersten Kooperationsrates zusammen, der 2010 gegründeten bilateralen Forums für griechisch-türkische Zusammenarbeit. Beide schlugen versöhnliche Töne an. Es deutet darauf hin, dass Recep Tayyip Erdogan eine Friedenserklärung unterzeichnen wollte und die Absicht dazu bekundet hat. Das ist de facto kein Friedensvertrag, aber eine Erklärung über die Freundschaft beider Länder, die mit etwas gutem Willen auf beiden Seiten stattfindet. Erdogan gab sich Mühe, nichts zu sagen, das sein Gegenüber hätte beunruhigen können. Ja, wie gesagt, in der Türkei herrscht großes Misstrauen gegenüber Griechenland, ebenso sehr auf beiden Seiten, was die Ägäisküste anbelangt, wo sich Erdgasvorkommen schichten und beide um Seelandgrenzen, das heißt die Außenwirtschaftszone und die Seefahrtsgewässer streiten. Dies war aber jetzt nicht Mittelpunkt oder angeblich nicht Mittelpunkt beider Gespräche nach Bekundungen vor Journalisten. Der Wunsch, jede Möglichkeit eines Eklats zu vermeiden, war so groß, dass Erdogan und Mitsotakis lediglich Statements für die Presse abgaben. Immerhin liegen die Ansichten der beiden Staats- und Regierungschefs zur Zypernfrage auch zu den Kriegen in der Ukraine und insbesondere in Gaza weit auseinander. Ja, so sieht die Linie beider Politiker aus. Mitsotakis hebte den Tag als besonders hervor. Er sagte, es sei eine historische Verpflichtung, beide Länder zu befrieden. Seinem türkischen Präsidenten übereingekommen, beide Länder auf einen ruhigen Weg zu führen. Wohingegen Erdogan von ruhigen Gewässern um und vor der Ägäis sprach, wo wir in ein Meer des Friedens und der Zusammenarbeit verwandeln wollen. Ja, der Besuch war geprägt durch die Unterzeichnung der Freundschaftserklärung zwischen beiden Ländern, von dem man in naher Vergangenheit nicht hätte ausgehen können. Der Vater von Kyriakos Mitsotakis, Konstantinos Mitsotakis, hatte 1992 versucht, den damaligen türkischen Präsidenten Süleyman Demirel von einem Freundschaftspakt zu überzeugen, jedoch ohne Erfolg. Ja, das ist jetzt nach Jahrzehnten möglich geworden, wo viele Spannungen jetzt mittlerweile abgebaut werden. Das liegt auf der Hand der Vermittlung von Mitsotakis, der eigens in Griechenland nicht so ganz auf festem Boden steht, da es auch Streitigkeiten gab in Bezug auf Gewerkschaften, in Bezug auf Mindestarbeitszeiten. Das ganze Sozialprogramm von der PASOK und von der PAEK war geprägt durch Streitigkeiten innerhalb der Regierung, die der Kyrgyakos mit Mitsotakis jetzt stellt. Die Linke in der Türkei ist auf einen unterschwellig gleitenden Pfad nach unten, die Syriza mit einem neuen Chef, dessen Name jetzt mir nicht mehr geläufig ist und der hier auch nicht vorkommt. Das ist ein bekannter Millionär aus Griechenland, ist der neue Syriza-Chef, der es auch sich schwer tut, die beiden Lager irgendwie auf eine Linie zu bringen. Aber das ist heute in Griechenland kein Deut des wert im Hinblick auf den Besuch von Recep Tayyip Erdogan. Ja, im Grunde handelt es sich hier aber nur um eine Absichtserklärung, die völkerrechtlich nicht bindend ist, aber sie deutet immerhin die Gewissheit, dass sich beide Länder annähern wollen und bilaterale Beziehungen pflegen. Ebenso vielversprechend war Erdogans Aufforderung an Mitsotakis, Ankara im nächsten Frühjahr zu besuchen. Ja, beide Länder bauen ein Vertrauensverhältnis auf, um als gute Nachbar auftreten zu können. Ja, ein großes Ziel war wahrscheinlich der Umfang, die Steigerung des Umfangs des bilateralen Handels von gegenwärtig 5,5 auf 10 Milliarden US-Dollar in 5 Jahren zu verdoppeln. Die beiden Länder wollen wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Im Rahmen des obersten Kooperationsrates wurden insgesamt 15 Abkommen und gemeinsame Erklärungen in den Bereichen Handel, Investitionen, Exporte, Kultur, Sport und Tourismus und sowie Wissenschaft und Zoll geschlossen. Ja, im Anblick steht es nicht auf der Debatte um die Bestimmung des Festlandsockels und der ausschließlichen Wirtschaftszone. Das ist im Moment nicht ausschließlich Ziel und Zeitpunkt der Gespräche. Jedoch wurde über die Absicht zur Zusammenarbeit in der Flüchtlingsfrage auf beiden Seiten deutlich zu erkennen gegeben. Ankara und Griechenland wollen enger zusammenarbeiten, schicken Verbindungsoffiziere zur Insel Lesbos und das türkische Izmir, um einen ungeregelten Zufluss von illegaler Immigration zu unterbinden. Auch war von Türkei angeregt worden, dass Mitsotakis sich für eine Visavergabe an türkische Mitbürger in die EU einsetzen sollte. Das ist auch ein Teil für ein einjähriges Visum, das der türkische Präsident sich ins Auge fasst. Das war auch eine seiner vielen Druckmomente im Hinblick auf die Aufnahme Schwedens in die NATO. Der Vertrag ist bisweilen noch nicht rechtlich bindend unterschrieben oder ratifiziert worden. Er wird wieder mal dem türkischen Parlament vorgelegt werden. Und damals hat Erdogan damit kokettiert, oder besser gesagt, hat damit gespielt, eine breitere Basis hierfür zu schaffen, Gelder zu bekommen, EU-Gelder zu bekommen, um die Flüchtlinge, die meistens aus Syrien kommen, nicht weiter nach Europa zu lassen. Ja, das ist hier der Streit- und Erklärungspunkt beider Länder in dieser heiklen Frage. Um darauf zurückzukommen, Sie können MP3-Exchanges via HändlerTV veranstalten. Wären Sie ein AAP-Mitglied, ein SMB, ein As, kein Ambassador, verstehen Sie mich nicht falsch, Sie wären ein gültiger Teilnehmer und Member des AAP-Forums bzw. des International Assembly Panels. Da können Sie an Meetings teilnehmen, gewissenhaft Ihre Leistungen zur Geltung bringen und Ihre Leistungen anbieten. Wir Wir treffen uns im Internet und die Zugangsverpflichtungen sind derweil frei. Also sie bewähren sich da frei und sie können da freiheitlich teilnehmen. In dieser Richtung wird es auch derselben bald eine Meetup-Gruppe geben, wo sie sich informieren können, wann die Meetings stattfinden und im gemeinsamen Austausch um Handel, Trade, nicht der Börsentrade an sich, aber auch gewissermaßen ein Forumstalk im Sinne, was kann man für den Handel tun, was kann man für die eigenen Finanzen tun. Das erfahren Sie auf Händler TV mit Frank TOP. Schicken Sie Ihre MP3-Snippets bitte nicht so viel vom Lifestyle, wenn es nicht unaufgeregt, uninteressiert erscheint. Aber auch wenn es Sie interessiert, an News oder anderen Projekten teilzunehmen, wir veranstalten MP3-Snippets zum Verkauf. Sie können Ihre CD anfordern für 10 Euro. Das sind Snippets, die zum Exchange bereitstehen. Sie können Ihre Snippets stellen und werden dafür belohnt. Das ist nicht der endgültige, aber der unverbindliche Empfehlungspreis zu der jetzigen Zeit. Also für 14 Tage bekommen Sie die MP3-Snippets per CD gebrannt und geschickt. Außerhalb der Zustellungskosten. Aber das sind solche Details, die kann man auch abklären. Man kann das auch natürlich auch per Textdokument schicken oder auch als journalistisches Beiwerk oder im Zusammenwirken eines Research-Ergebnisses, das wir ebenfalls veranstalten, auch so an den Tag legen. Also wenn Sie da Informationen brauchen, wenden Sie sich an Ingo Deussen, ingo.deussen mit Doppel-S @gmail.com. Fragen Sie da einfach nach, kontaktieren Sie, es kostet Sie nichts. Sie können da sich Infomaterial besorgen und bleiben Sie mit uns auf einer Linie. Zur Wiederholung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trifft sich mit den griechischen Kollegen, den griechischen Präsidenten Mitsotakis, also Kyriakos Mitsotakis. Beide besprachen Fragen von Investitionen über Handel, Tourismus, Verkehr, aber auch Sachen, die nicht so weit von der Agenda entfernt stünden, aber auch nicht an der Tagesordnung gelegt, nicht an die Tagesordnung gelegt wurden. Das ist die Frage der Erdgasvorkommen in der Ägäis und zum Teil auch Asylfragen, um die irreguläre Immigration einzudämmen. Beide Länder unterzeichneten eine völkerrechtlich nicht bindende Absichtserklärung, ferner eine Freundschaftserklärung. So, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich an dieser Stelle und bleibe Ihnen recht gesonnen. Sie können sich einsetzen für Händler TV, werden Sie IPA und im Panel können Sie tätig werden. Ordern Sie unsere News und in der späteren Ausgabe geht es um einen anderen Standpunkt. Jederzeit auf Englisch, Französisch und Deutsch. Die französische Ausgabe kommt mit einer leichten Verspätung, aber Sie können sich auch da recht gut informieren. Also, ich verbleibe mit den besten Grüßen an Sie. Bleiben Sie uns gesonnen. Ihr Frank TOP, Händler TV, repräsentiert. Sie sind herzlich willkommen.